kann man sich nur so haben, Geld, wie kann man nur kommen? Wie kann man sich nur so haben, Geld, wie kann man nur kommen? Wie kann man sich nur so haben, Geld, wie kann man nur kommen? Größter Fehler, begebe mich auf die Jagd. Nehme Shots vom Jäger, Tanzfläche, ich bin am Dabben. Bin auf Speed, ja, ich bin auf Peppen. Und ich schmeiß noch ein paar Tabletten. Dicker, mich kann keiner retten. Tschüss, ich brauch kurz eine Pause. Baby, komm, lass mal eine rauchen. Ja, du hast sehr schöne Augen. Komm, wir gehen mal kurz nach draußen. Ja, chill mit Sophia Tomala. Ja, jetzt wird Coca geballert. Ich habe Drogen und Para und einen sehr großen Jarak. Alle sagen mir, Dicker, ja, du übertreibst. Bist voll verschwitzt und du laberst nur Scheiß. Ist mir egal, weil ich fühle mich nice. Bitches am Deck und ich schmeiß noch ein Teil. Turn up. Cooking Dance, bis der Pot zerbricht. Du stehst nur da, weil du ne Fotze bist. Deine Freundin fett wie meine Potte, Bitch. Du Opferkind, ich geb mir die Kante und Notenkörbe. Handy am Ohr, ich bin an der Börse. Meine Freunde so tamgestörte. Todes drauf, doch komm klar, ich schwöre. Ich hoffe, du kannst twerken, also zeig mal dein Können. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man nur, kann man nur? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man nur, kann man nur? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man nur, kann man nur? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Swag. Leute sagen, Max, du bist doch todesblau. Mir egal, weil ich bin gerade im Drogenrausch. Wie kann man sich nur so Fendi und Versace, es ist Dinner Time. Ich gönn mir Entrecot und Ciroc, das ist mein Dinner Slime. Deine Currywurst mit Pommes ist kein Dinner, nein. Ich gönn mir so hart, man, ihr denkt, ich muss behindert sein. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man sich nur so hart gönnen, man? Ich gönn mir den Lappen, ich gönn mir die Mormann. Ich gönn mir den Kuhfüßendamm und das KDW und danach gönn ich's mir einfach nochmal, man. Ich gönn mir die Bitch im Versace Store, Bitch in der Money Store. Gönn mir die Bitch, wo ich will, man. Ich trippe on Activist, sippe on Activist, trippe on Coca und manchmal auf Pillen. Wie kann man denn, kann man denn nur, man, wie kann man denn nur? Sniffe das Coca aus Panama pur. Man fragt dich schon, ist denn nicht langsam genug? Es geht dir nichts an, man, es fickt mit dem Blut. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man nur, kann man nur? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man nur, kann man nur? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man nur, kann man nur? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Swag. Leute sagen, Max, du bist doch todesblau. Mir egal, weil ich bin gerade im Drogenrausch. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Du fragst, wie man sich so hart gönnen kann. Wir gönnen, Mann, weil wir gönnen können, Mann. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man, wie kann man, wie kann man sich nur so hart gönnen? Bruder, ich schieß mit der Uzi und ich rauch eine Dubi. Ich bin der King of Rap, aber nenn mich ruhig Juice. So hart gönnen, Juice überrollt dich, als wäre es nichts, aber Respekt für den Erfolg. Du